faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe vierter akt des gegenkaisers zelt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe vierter akt des gegenkaisers zelt thron reiche umgebung habe bald eilebeute so sind wir doch die ersten hier habe bald kein rabe fliegt so schnell als wir eilebeute o welch ein schatz liegt hier zu hauf wo fang ich an wo hör ich auf habe bald steht doch der ganze raum so voll weiß nicht wozu ich greifen soll eilebeute der teppich wär mir eben recht mein lager ist oft gar zu schlecht habe bald hier hängt von stahl ein morgenstern dergleichen hätt ich lange gern eilebeute den roten mantel goldgesäumt so etwas hatt ich mir geträumt habe bald die waffe nehmend damit ist es gar bald getan man schlägt ihn tot und geht voran du hast so viel schon aufgepackt und doch nichts rechtes eingesackt den plunder laß an seinem ort nehm eines dieser kistchen fort dies ist des heers beschiedner sold in seinem bauche lauter gold eilebeute dies hat ein mörderisch gewicht ich heb es nicht ich trag es nicht habe bald geschwinde duck dich mußt dich bücken ich huck dir's auf den starken rücken eilebeute o weh nun ist's vorbei die last bricht mir das kreuz entzwei das kistchen stürzt und springt auf habe bald da liegt das rote gold zuhauf geschwinde zu und raff es auf eilebeute kauert nieder geschwinde nur zum schoß hinein noch immer wird's zur gnüge sein habe bald und so genug und eile doch sie steht auf o weh die schürze hat ein loch wohin du gehst und wo du stehst verschwenderisch die schätze säst trabanten unseres kaisers was schafft ihr hier am heiligen platz was kramt ihr in dem kaiserschatz habe bald wir trugen unsere glieder feil und holen unser beuteteil in feindes zelten ist's der brauch und wir soldaten sind wir auch trabanten das passet nicht in unsern kreis zugleich soldat und diebsgeschmeiß und wer sich unserm kaiser naht der sei ein redlicher soldat habe bald die redlichkeit die kennt man schon sie heißet kontribution ihr alle seid auf gleichem fuß gib her das ist der handwerksgruß zu eilebeute mach fort und schleppe was du hast hier sind wir nicht willkommner gast ab erster trabant sag warum gabst du nicht sogleich dem frechen kerl einen backenstreich zweiter ich weiß nicht mir verging die kraft sie waren so gespensterhaft dritter mir ward es vor den augen schlecht da flimmert es ich sah nicht recht vierter wie ich es nicht zu sagen weiß es war den ganzen tag so heiß so bänglich so beklommen schwül der eine stand der andre fiel man tappte hin und schlug zugleich der gegner fiel vor jedem streich vor augen schwebt es wie ein flor dann summt's und saust's und zischt im ohr das ging so fort nun sind wir da und wissen selbst nicht wie's geschah kaiser mit vier fürsten treten auf die trabanten entfernen sich kaiser es sei nun wie ihm sei uns ist die schlacht gewonnen des feinds zerstreute flucht im flachen feld zerronnen hier steht der leere thron verräterischer schatz von teppichen umhüllt verengt umher den platz wir ehrenvoll geschützt von eigenen trabanten erwarten kaiserlich der völker abgesandten von allen seiten her kommt frohe botschaft an beruhigt sei das reich uns freudig zugetan hat sich in unsern kampf auch gaukelei geflochten am ende haben wir uns nur allein gefochten zufälle kommen ja den streitenden zugut vom himmel fällt ein stein dem feinde regnet's blut aus felsenhöhlen tönt's von mächtigen wunderklängen die unsre brust erhöhn des feindes brust verengen der überwundne fiel zu stets erneutem spott der sieger wie er prangt preist den gewogenen gott und alles stimmt mit ein er braucht nicht zu befehlen herr gott dich loben wir aus millionen kehlen jedoch zum höchsten preis wend ich den frommen blick das selten sonst geschah zur eignen brust zurück ein junger muntrer fürst mag seinen tag vergeuden die jahre lehren ihn des augenblicks bedeuten deshalb denn ungesäumt verbind ich mich sogleich mit euch vier würdigen für haus und hof und reich zum ersten dein war o fürst des heers geordnet kluge schichtung sodann im hauptmoment heroisch kühne richtung im frieden wirke nun wie es die zeit begehrt erzmarschall nenn ich dich verleihe dir das schwert erzmarschall dein treues heer bis jetzt im inneren beschäftigt wenn's an der grenze dich und deinen thron bekräftigt dann sei es uns vergönnt bei festes drang im saal geräumiger vaterburg zu rüsten dir das mahl blank trag ich's dir dann vor blank halt ich dir's zur seite der höchsten majestät zu ewigem geleite kaiser zum zweiten der sich als tapfrer mann auch zart gefällig zeigt du sei erzkämmerer der auftrag ist nicht leicht du bist der oberste von allem hausgesinde bei deren innerm streit ich schlechte diener finde dein beispiel sei fortan in ehren aufgestellt wie man dem herrn dem hof und allen wohlgefällt erzkämmerer des herren großen sinn zu fördern bringt zu gnaden den besten hülfreich sein den schlechten selbst nicht schaden dann klar sein ohne list und ruhig ohne trug wenn du mich herr durchschaust geschieht mir schon genug darf ich die phantasie auf jenes fest erstrecken wenn du zur tafel gehst reich ich das goldne becken die ringe halt ich dir damit zur wonnezeit sich deine hand erfrischt wie mich dein blick erfreut kaiser zwar fühl ich mich zu ernst auf festlichkeit zu sinnen doch sei's es fordert auch freimütiges beginnen zum dritten dich wähl ich zum erztruchseß also sei fortan dir jagd geflügelhof und vorwerk untertan der lieblingsspeisewahl laß mir zu allen zeiten wie sie der monat bringt und sorgsam zubereiten erztruchseß streng fasten sei für mich die angenehmste pflicht bis vor dich hingestellt dich freut ein wohlgericht der küche dienerschaft soll sich mit mir vereingen das ferne beizuziehn die jahrszeit zu beschleungen dich reizt nicht fern und früh womit die tafel prangt einfach und kräftig ist's wornach dein sinn verlangt kaiser zum vierten weil unausweichlich hier sich's nur von festen handelt so sei mir junger held zum schenken umgewandelt erzschenke sorge nun daß unsre kellerei aufs reichlichste versorgt mit gutem weine sei du selbst sei mäßig laß nicht über heiterkeiten durch der gelegenheit verlocken dich verleiten erzschenk mein fürst die jugend selbst wenn man ihr nur vertraut steht eh man sich's versieht zu männern auferbaut auch ich versetze mich zu jenem großen feste ein kaiserlich buffet schmück ich aufs allerbeste mit prachtgefäßen gülden silbern allzumal doch wähl ich dir voraus den lieblichsten pokal ein blank venedisch glas worin behagen lauschet des weins geschmack sich stärkt und nimmermehr berauschet auf solchen wunderschatz vertraut man oft zu sehr doch deine mäßigkeit du höchster schützt noch mehr kaiser was ich euch zugedacht in dieser ernsten stunde vernahmt ihr mit vertraun aus zuverläßgem munde des kaisers wort ist groß und sichert jede gift doch zur bekräftigung bedarf's der edlen schrift bedarf's der signatur die förmlich zu bereiten seh ich den rechten mann zu rechter stunde schreiten der erzbischof erzkanzler tritt auf kaiser wenn ein gewölbe sich dem schlußstein anvertraut dann ist's mit sicherheit für ew'ge zeit erbaut du siehst vier fürsten da wir haben erst erörtert was den bestand zunächst von haus und hof befördert nun aber was das reich in seinem ganzen hegt sei mit gewicht und kraft der fünfzahl auferlegt an ländern sollen sie vor allen andern glänzen deshalb erweitre ich gleich jetzt des besitztums grenzen vom erbteil jener die sich von uns abgewandt euch treuen sprech ich zu so manches schöne land zugleich das hohe recht euch nach gelegenheiten durch anfall kauf und tausch ins weitre zu verbreiten dann sei bestimmt vergönnt zu üben ungestört was von gerechtsamen euch landesherrn gehört als richter werdet ihr die endurteile fällen berufung gelte nicht von euern höchsten stellen dann steuer zins und bet lehn und geleit und zoll berg salz und münzregal euch angehören soll denn meine dankbarkeit vollgültig zu erproben hab ich euch ganz zunächst der majestät erhoben erzbischof im namen aller sei dir tiefster dank gebracht du machst uns stark und fest und stärkest deine macht kaiser euch fünfen will ich noch erhöhtre würden geben noch leb ich meinem reich und habe lust zu leben doch hoher ahnen kette zieht bedächt'gen blick aus rascher strebsamkeit ins drohende zurück auch werd ich seiner zeit mich von den teuren trennen dann sei es eure pflicht den folger zu ernennen gekrönt erhebt ihn hoch auf heiligen altar und friedlich ende dann was jetzt so stürmisch war erzkanzler mit stolz in tiefster brust mit demut an gebärde stehn fürsten dir gebeugt die ersten auf der erde solang das treue blut die vollen adern regt sind wir der körper den dein wille leicht bewegt kaiser und also sei zum schluß was wir bisher betätigt für alle folgezeit durch schrift und zug bestätigt zwar habt ihr den besitz als herren völlig frei mit dem beding jedoch daß er unteilbar sei und wie ihr auch vermehrt was ihr von uns empfangen es soll's der ältste sohn in gleichem maß erlangen erzkanzler dem pergament alsbald vertrau ich wohlgemut zum glück dem reich und uns das wichtigste statut reinschrift und siegelung soll die kanzelei beschäft'gen mit heil'ger signatur wirst du's der herr bekräft'gen kaiser und so entlass ich euch damit den großen tag gesammelt jedermann sich überlegen mag die weltlichen fürsten entfernen sich erzbischof bleibt und spricht pathetisch der kanzler ging hinweg der bischof ist geblieben vom ernsten warnegeist zu deinem ohr getrieben sein väterliches herz von sorge bangt um dich kaiser was hast du bängliches zur frohen stunde sprich erzbischof mit welchem bittern schmerz find ich in dieser stunde dein hochgeheiligt haupt mit satanas im bunde zwar wie es scheinen will gesichert auf dem thron doch leider gott dem herrn dem vater papst zum hohn wenn dieser es erfährt schnell wird er sträflich richten mit heil'gem strahl dein reich das sünd'ge zu vernichten denn noch vergaß er nicht wie du zur höchsten zeit an deinem krönungstag den zauberer befreit von deinem diadem der christenheit zum schaden traf das verfluchte haupt der erste strahl der gnaden doch schlag an deine brust und gib vom freveln glück ein mäßig schärflein gleich dem heiligtum zurück den breiten hügelraum da wo dein zelt gestanden wo böse geister sich zu deinem schutz verbanden dem lügenfürsten du ein horchsam ohr geliehn den stifte fromm belehrt zu heiligem bemühn mit berg und dichtem wald so weit sie sich erstrecken mit höhen die sich grün zu steter weide decken fischreichen klaren seen dann bächlein ohne zahl wie sie sich eilig schlängelnd stürzen ab zu tal das breite tal dann selbst mit wiesen gauen gründen die reue spricht sich aus und du wirst gnade finden kaiser durch meinen schweren fehl bin ich so tief erschreckt die grenze sei von dir nach eignem maß gesteckt erzbischof erst der entweihte raum wo man sich so versündigt sei alsobald zum dienst des höchsten angekündigt behende steigt im geist gemäuer stark empor der morgensonne blick erleuchtet schon das chor zum kreuz erweitert sich das wachsende gebäude das schiff erlenkt erhöht sich zu der gläub'gen freude sie strömen brünstig schon durchs würdige portal der erste glockenruf erscholl durch berg und tal von hohen türmen tönt's wie sie zum himmel streben der büßer kommt heran zu neu geschaffnem leben dem hohen weihetag er trete bald herein wird deine gegenwart die höchste zierde sein kaiser mag ein so großes werk den frommen sinn verkünd'gen zu preisen gott den herrn so wie mich zu entsünd'gen genug ich fühle schon wie sich mein sinn erhöht erzbischof als kanzler fordre ich nun schluss und formalität kaiser ein förmlich dokument der kirche das zu eignen du legst es vor ich will's mit freuden unterzeichnen erzbischof hat sich beurlaubt kehrt aber beim ausgang wieder um dann widmest du zugleich dem werke wie's entsteht gesamte landsgefälle zehnten zinsen bet für ewig viel bedarf's zu würd'ger unterhaltung und schwere kosten macht die sorgliche verwaltung zum schnellen aufbau selbst auf solchem wüsten platz reichst du uns ein'ges gold aus deinem beuteschatz daneben braucht man auch ich kann es nicht verschweigen entferntes holz und kalk und schiefer und dergleichen die fuhren tut das volk vom predigtstuhl belehrt die kirche segnet den der ihr zu diensten fährt ab kaiser die sünd ist groß und schwer womit ich mich beladen das leid'ge zaubervolk bringt mich in harten schaden erzbischof abermals zurückkehrend mit tiefster verbeugung verzeih o herr es ward dem sehr verrufnen mann des reiches strand verliehn doch diesen trifft der bann verleihst du reuig nicht der hohen kirchenstelle auch dort den zehnten zins und gaben und gefälle kaiser verdrießlich das land ist noch nicht da im meere liegt es breit erzbischof wer's recht hat und geduld für den kommt auch die zeit für uns mög euer wort in seinen kräften bleiben ab kaiser allein so könnt ich wohl zunächst das ganze reich verschreiben. Ende von vierter akt